Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über Guardians of the Galaxy 2. Und da ich das wie immer nicht alleine habe, sind wie immer meine zwei Freunde dabei. Hey Jungs. Servus. Hi. Wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, Markus mit dir zusammen im Kino. Kann das sein? Im Kino. Ich glaube sogar wir beide? Mit dir, ja. Ich habe auch definitiv auch. Im Kino geschaut, ja. Es war so eine Ära, wo du mal Zeit hattest. Stimmt. Es war, oh Gott, ist das lang her. Es war im Kino gesehen. Also ich erinnere mich noch eigentlich, dass er eigentlich ganz gut war. Regie führte James Gunn, kennen wir ja. Schauspieler sind dabei, richtig. Schauspieler sind Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker, Karen Gillian, Sean Gunn, sein Bruder. Neu dabei sind Kurt Russell als Ego. Er ist bekannt unter Kurt Russell, ist bekannt als die Klapperschlange. Er war bei Cup und Kappa dabei, by the way. Er ist bekannt als Kurt Russell. Das Ding, Escape from New York, Big Trouble in Little China. Dann Pom Clementiff als Mantis. Die ist aus Sleepless Night bekannt. Hast du gerade wirklich Tango und Cash ausgelassen? Das finde ich aber nicht nett von dir. Die ist bekannt aus Sleepless Night, Old Boy, dem furchtbaren Remake und einem unglaublich geilen Film mit einem geilen Titel, Porn in the Hood, die Gang ohne Bang. Sein sehr schöner Titel. Dann Elizabeth Debicki als Hohepriesterin Ayesha, die ist aus Codename Uncle Macbeth und Everest. Ego war ursprünglich ein Experiment, in dem zwei Planeten miteinander verschmolzen wurden. Deren Sonne explodierte. Er kämpft eigentlich gegen Thor und Galactus und den Fantastischen Vier. Erstmals aufgetreten in Thor 132 im Jahre 1966. Wir starten den Film direkt 1980 mit de-aged Kurt Russell. Sah beeindruckend aus, bin ich ehrlich. Sah gut aus. Beeindruckend, ja. Also für die Zeit, in der er rauskam, war was beeindruckend. Ja, wie schon öfter gesagt, da hat sich Marvel noch Mühe gegeben, ja. Ja. Und wie er halt durch die Gegend fährt, in sein 80er-Jahre-Auto mit 80er-Jahre-Musik, finde ich gut. Und dann geht es direkt über ins typische Gebänder zwischen den Guardians und das nennt Drax sich Familienliebe. Dancing Groot, Drax während im Hintergrund wirklich richtig krasse Action abgeht, ja. Das ist so geil. Drax mit seinen 7 Nippeln. Ich hab so gelacht, Alter. Ich hab 7 Nippel. beste Intro-Sequenz ever. Baby Groot ist halt einfach adorable as fuck. Ja, vor allem wie jeder da vorbeifliegt, um ihn zu beschützen. Das ist super. Es ist super, wie jeder nach ihm guckt, ist einfach nur klasse. Drax lässt sich fressen, das war auch fantastisch. Ja, ich muss sie von innen heraus zerstören. Ja, sind ein großartiges Team. Ich finde, er hat immer die geilsten Ideen, irgendwelche Monster zu bekämpfen. So schön, wie Gamora ihn dann aufschlitzt und er dann rauskommt. Ha, ich habe ihn ganz alleine besiegt! Oh, hi, Nebula. Star-Lord Power Foreshadowing, das war auch noch drin, richtig? Mhm. Dann der großartige Awesomix 2 mit großartiger Musik, die ich tatsächlich wie im ersten Teil fast nichts davon kannte. Markus kennt die Musik durch seinen Dad, schätze ich. Ich liebe die Musik, den Soundtrack komplett, von vorn bis hinten. Ja, absolut großartig. Und ich bin sowieso ein Sucker für 80er Jahre Musik. Chris Pratt Walkout Routine, Jesus Christ, du. Ja. Da sabber selbst ich. Joi. Du musst nur eine Frau finden, die dich genauso armselig ist wie du. Same here. Same here, Drax, same here. Dann die Weltraumschlacht oder auch das Videogame. Das sah ziemlich witzig aus. Ist so geil, wie das für die alle nur ein Videogame ist. Und der eine Typ auch so voll motiviert ist. Leute, Space Invaders in so einer Kapsel. Voll geil. Ja. Sehr gut. Bin ich gut. Denn Drax, ich mache berühmt große Haufen. Drax in dem, die Sprüche in dem Teil von Drax sind so gut. Auch wenn sie ihn eigentlich noch weiter runtergedummt haben, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, schon. Aber ja, ich fand's gut. Er ist noch mehr das laufende Muskelpaket ohne Hirn geworden. Spacesuits for emergency. Oh, for fun. Das fand ich auch gut. Ich liebe Groot. Diese Szene. Er ist super. Groot futtert Smarties, auch sehr geil. Ja, wenn man so ransitzt. klasse. Die Landung ist super, wo Drax hin und her gezogen hat. Ah, sehr gut. Oh, hi, Ego und Mantis. Einfach so auch voll random, wie die einfach da auftauchen. Ja, ja. Das Howard the Duck Cameo. Hat das keiner kommen sehen. Ich bin dein Vater. Peter, Howard ich bin the Duck dein Cameo. Vater. Ja, das war so bescheuert. Howard the Duck Cameo in der Dings, wo Yondu absteigt. Zusammen mit einem, Yondu. Zusammen mit einem Sylvester Stallone Cameo. Er ist ja auch so ein, ich glaube, der Original Ravager gewesen, so Comic akkurat tatsächlich. Einer der Ravager. Ja, selbst Sylvester Stallone und seine Crew sind die Comic akkuraten Ravagers. Ja. Ja. Richtig, ja. Selbst Ravager entführen keine Kinder. Heißt es ja, er hat den Kodex. Yondu hat halt Scheiße gebaut. Er ist halt nicht mehr gut angesehen. Ja. Eigentlich ist der Film auch eigentlich Yondu Story, kannst du sagen. Zumindest ist sein Nebenstrang sehr prominent und wichtig. Er ist, glaube ich, einer der wichtigsten Stränge in dem Film. Und für mich ist es so eine, wie du deinen wahren Vater findest, Geschichte. Ja. Ja. Mantis ist die beste. Mantis oder dass Blut nicht immer dicker ist als Wasser. Richtig, ja. Es Mantis ist nicht ist dein Erzeuger zwingend dein Vater. Das kommt sehr gut raus in dem Film. Ja, die Crew teilt sich auf. Mantis hat Schlaffähigkeiten und kann Leuten ihre Gefühle offenbaren. She just told you everyone your deepest, darkest secret. Das hat niemand mitbekommen, dass er in sie verliebt ist. Niemals. Das wusste keiner. Überhaupt nicht. Das wusste sie auch selber nicht. Er hat es so gut geheim halten und verstecken können. Absolut. Oh, du fühlst Gefühle. Du fühlst sexuelle Gefühle. Für sie? Was? Nein, niemals. Sehr gut. Der Angriff auf die Ravager und Rockets fallen ist immer nur großartig. Wie die da diese wo er dieses Schwerkraftfeld oder was, das ist immer und immer wieder einschaltet, damit immer wieder hoch. Ja, Mann. Und seine fiese Art darauf zu reagieren, diese Lache. Ja. Ja. Und es gibt, und auch ohne Spielzeug ist Rocket gefährlich, weil er ist halt ein wildes Tier. Mhm. Wie man gesehen hat. Netter CGI-Planet. Auch wenn ich das Ende dieser Schlacht echt doof fand. Wo Nebula sie betrogen hat. Ja. Ist sie nicht, ist er nicht reif. Dieses Ding. Ist nicht reif. Ja, und du einfach die Finne vom Kopf geballert. Ja. Ah, das war sehr schade allerdings, ja. Netter CGI-Planet. Erinnert ein bisschen an den Beatles-Film. Yellow Submarine. War so bunt und happy und typisch 80er-Planet. Würde also halt Drogenplanet. So typisch zu dem Geschmack von Sam Dad passen. Ja, irgendwie schon. Drax hat Spaß und ist der Beste, habe ich beschrieben. Die Ego-Backstory. Wenn du den Film kennst und Mantis beobachtest, wirkt sie extrem verängstigt und sagt kein Wort, während er seine Backstory erzählt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, weil sie weiß, dass es ganz dezent glorifiziert ist, was er erzählt. Und sie kann ja die Gefühle spüren und mal ganz ehrlich, der Typ ist nicht nett. Nee, er ist nicht nett. Vor allem, was er dann Das kann dann aber generell vorhat. Von Anfang an klar sein. Du hast keinen Bösewicht bisher in der Story. Und er ist einfach so auffällig nett. Ja. Ist zu schön, um Meuterei zu sein. Ja, Meuterei ist immer scheiße, wenn du auf der falschen Seite stehst. Das fand ich ein bisschen mies, dass er alle so einfach rausgeworfen haben ins All. Mann, das sind ja Kumpels von denen eigentlich. Naja, eigentlich schon. So ein bisschen scheiße. Aber wir werden entschädigt mit Taserface. Taserface. Du guckst in den Spiegel und denkst, ich nenne mich Taserface. Ah, oh, das war so gut. Taserface. So. Dass Rocket auch nie die Klappe halten kann, das ist herrlich. Super. Dann die Vater- und Sohn-Time, das war einfach nur, mein Gott, war das kitschig, wo sie sich den Ball zugeschmissen haben. What ja, es ist so, das ist, küsst euch doch einfach. Ja, es ist so. Das ist immer noch so diese shiny Bubble, alles ist viel zu gut, um wahr zu sein. Ja. Ah, und dann mein Lieblingsspruch aus dem Film von, einer meiner Lieblingsspruche aus dem Film von Jax, you're horrifying to look at. Aber das ist so krass, wo Mantis sein wahres Ich spürt, ihn einfach so auf die Schulter fest und dann spürt, wie viel Trauer und Wut dieser Kerl in sich trägt. Ja, ja, das ist halt seine einfache Persönlichkeit, versteckt er ja einfach dahinter, ja. Ja. Groot ist zu niedlich zum Töten, das fand ich auch geil. Was ist mit ihm? Sollen wir ihn zerquetschen? Nein, he's too cute to kill. Also packen sie ihn in seinen eigenen Dinganzug, wer auch immer das Teil genäht hat, der hat Fähigkeiten. Oh ja, vor allem so schnell. Ja, richtig. Und am besten ist die Groot-Hilfe beim Ausbrechen-Szene. Herrlich. Herrlich. Und er hasst Hüte. Das ist so geil. Ich finde die Ausbrech-Szene insgesamt eine der geilsten Szenen im Film. Ja. Ich liebe alles daran. Erstmal, dass Groot die ganze Zeit die falschen Sachen bringt. Bring mir meine Finne. Das ist meine Unterhose. Bring mir das ist ein Auge. Ja, das behalten wir. Was? Was? Wieso das brauche ich doch. Doch, das brauchen wir. Er weiß nicht, wo er hingucken soll. Oh ja, so gut. Das war so gut. Oh. Der hasst Hüte. Der kann die alte Musik von Peter Quill anmachen. Ach, so geil. Wenn er wieder zeigt, wofür diese verdammte Finne eigentlich in der Lage ist. Ja. Ich finde das so geil. Groot hasst Hüte. Warum hast du Hüte? Er glaubt, dass das ein Part von dem sein Gesicht ist. Deswegen hast du Hüte? Die Musik- und Zeitlupenszene, alles einfach perfekt. Wie die da durchlaufen, einfach alles. Herrlich. Wie du sagst, die Musik passt zu der Szene. Wie die da durchlaufen, sieht einfach nur genial aus. Wie die alle da. Mit diesem Pfeil, herrlich. Übertrieben geil. So gut. Und wie gut sich rächt, finde ich auch geil. Nein, du Idiot, was? Jetzt machen wir 700 Sprünge durchs Weltall. Das war so gut. dieser Trip, wo die Gesichter aussehen wie Matschepampe, es ist fantastisch. Der Geschwisterstreit, der ist super, wo sie da anfängt. Was ist das? Was kommt da auf mich zu? Ah! Gamora auf sie zufliegt. Oder wie Nebula auf sie zufliegt. Super. Da merkt man erst, wie stark Gamora bitte ist, weil die das scheiß Geschütz hochhebt nach dem Crash. Naja. Und das festhalten kann vor allem. Aber so ein typischer Geschwisterstreit. Jaja. Und endlich sprechen die beiden sich mal aus, während sie sich kloppen. So wie sich das gehört. Finde ich super. Und dann kommt Egos Plan vor und Ego mutiert Quill. Also Ego manipuliert Quill. Ja. Es ist halt, ich habe mir vorgestellt, wie wir uns vereinen. Der Spruch von Drax zum Ende ist. Die Grabkammer fand ich krass, mit diesen tausend Milliarden von toten Kindern von ihm. Richtig übel. Weil keins der Kinder übel. Das da durch. Da kriegt man auf einmal so voll die Horrorfilm-Vibes. Ja, wie da merkst du erst, wie viele Jahrhunderte der es versucht hat, was er versuchen wollte. Dann natürlich Stan Lee Cameo. Er sitzt bei den Watchern. Das war so ein Marvel-Tease, Alter. Wir haben immer gesagt, oh, Stan Lee ist einer von den Watchern. Und dann setzen die den dahin zu den Watchern. Die Watcher sind ja, für Leute da draußen, die es nicht wissen, die Watcher sind außerirdische Wesen, die alles beobachten, was passiert in jedem Universum. Die schauen einfach dürfen, nur. Die dürfen nur beobachten. Die machen halt. Die dürfen nur beobachten. Richtig. Und da ist es halt so angeteased, dass sie Stan Lee benutzen, ihn überall hinschicken und der Geschichten erzählt danach. Finde ich sehr, sehr, sehr, sehr cool. Da war es so schön angeteased. Fand ich nice. Ja, und du sagst Rocket, wer er ist. Das war eine gute Szene. Wo die sich ausgesprochen haben. Das war sehr, sehr geil. Du magst die anderen täuschen können, aber mich täuschst du nicht. Ja. Ego hätte es fast geschafft und dann musste er seiner Mutter ja Krebs verpassen. Ja, und warum sagt er ihm das denn? Das ist so das dumm. Das ist so. Das, ja, ja, aber das ist halt so. Später, in einem späteren Film, wie der Vater, so der Sohn. Ja, ja. Das ist, das, also, das ist wirklich so. Aber ich finde es super, wie Peter zurückkommt. You did what? Ich habe alles versucht, um dich zufrieden zu machen. Random David Hasselhoff Cameo. Ja, mehr random kannst du den da nicht einbauen. Ach komm, David Hasselhoff funktioniert immer, wenn es um diese Zeit geht. Hat im Deutschen nicht auch für den einen Satz auch seinen Synchronsprecher bekommen. Stimmt, ja, hat er. Nicht der Walkman, die Dinge sind heute Millionen wert. Ja. Kriegt ja später einen adäquaten Ersatz dafür, alles gut. Ja. Dann Ego breitet sich aus, was auch sehr krass war. Und dann erstmal ab durch den Planeten. Was ich auch sehr cool fand. Wo ich so ein bisschen weird finde, er ist ja eigentlich der Planet. Also eigentlich müsste er immer und überall wissen, wo sie sind. Er ist ja der Planet. Eigentlich müsste er über alles Bescheid. Das ist ein bisschen aber der Kern des Planeten, sein Hirn. Ja. Deswegen muss er nicht alles fühlen, was auf dem Planeten ist. Dann kommen auch noch die goldenen Fighter dazwischen. Das war aber auch sehr, sehr cool. Und Rocket erklärt Groot, wie die Bombe funktioniert. Ah, oh, herrlich. Okay, sag's nochmal. I'm Groot. I'm Groot. Nein, nicht das! Wenn du das drückst, sterben wir auf, Mann! Sterben wir auf der Stelle! Also nochmal! Nein, du hast dasselbe gesagt wie vorher auch! Hat jemand Klebeband? Das war so gut, dann mit dem Klebeband. Hast du Klebeband? Ja, Kreppband geht auch. Wieso fragst du mich, wenn du sowieso keins hast? Nebula hast du! Ah, nevermind. Es ist so gut. Ja, hast du Nebula gefragt? Ja, hab ich. Hast du sie wirklich gefragt? Sie saß neben Drax, sie wird das schon gehört haben. Also hast du sie nicht gefragt. Moment, ich frag sie. Hast du Klebeband? Sie hat kein Klebeband. Oh, in dem Moment rennt das schon los. Wir werden alle sterben. Es ist so witzig. I'm Mary Poppins, y'all. Du siehst aus wie Mary cool? Poppins. Ist der cool? Der ist sowas von cool. I'm Mary Poppins, y'all. Super. Ich bin Mary Poppins, herrlich. Leute. Mantis, watch out. Moment, sie steigen gegen den Schädel. Kriegt ihn gegen den Schädel, die liegt schon längst halbtot da. Hey, pass auf. Mantis, watch out. Oh Gott. Es ist so gut. Oh, herrlich. Dann aber Nebula to the rescue, richtig. Dann bleibt er Riesenblob bleibt einfach stehen. Oh nein, ein Riesenblob kommt auf uns zu und bleibt stehen. Wir bleiben auch stehen und gucken uns den Riesenblob an. Lauft weg! Ihr Trottel! Das ist Filmlogik. Ja. Und Peter vs. Ego, das war ziemlich gut. Gute Action und Pac-Man Cameo. Das war so geil, wo er da angreift. Und wacka, wacka, wacka. Mit dem Originalgeräusch, richtig schön. Ja, diese Szene es war hat besser immer noch als der. Für einen guten Lacher gesorgt. Diese Szene war besser als der komplette Film Pixels. Es war der Film Pixels. Ja, ohne Witz. Ah, trotz dessen, dass sie streiten, sind sie füreinander da. Das ist halt super. Ja, das macht aber echte Freundschaft aus. Ja, richtig. Dann haben sie es geschafft und Yondu machte Ultimate Sacrifice. Ich musste so heulen. God damn it. Oh. Ich musste auch schon wieder heulen. Das ist so. Oh. Yondu ist halt wirklich sein Vater. Yondus Beerdigung einfach nur Tränen. Oh, ich fand halt seinen Spruch schön. Er ist halt auf Englisch besser, wenn er sagt: He was your father, but he was never your daddy. He was never your daddy. Ja. Ja. Ja, im Deutschen sagt er, er mag zwar dein Erzeuger sein, aber er war nicht dein Vater. Ich fand das auf Englisch viel besser, weil das Daddy einfach so geil rüberkommt und viel besser zu Yondu passt. Ich fand es tatsächlich auf Englisch wirklich viel, viel besser. Ja. Ja. Es ist. Und die Ravager-Beerdigung, Gott, habe ich geheult. Oh Gott, der Zune mit den 300 Songs, die er da gekriegt hat. Oh ja, das wollte ich dir noch geben, hier. Der Zune mit 300 Songs. Und dann kommen Songs. Die endlich. Ja, ja und wieder hier der eine Ravager hier, der die rechte Hand von Yondu dann vor Freude auch anfängt zu weinen und zu hüpfen. Ja. Spätestens dann brechen bei mir immer alle Dämme, egal wie gut ich schaffe, vorher zu atmen. Ja, ein emotionales und fantastische Szene mit den alten, mit den ganzen Schiffen. Jede Menge Cameos von den alten Guardians. Hm. Super. Kerrigan versucht, den Pfeil zum Fliegen zu bringen und trifft Rex. Das war so gut. Gut, ist jetzt ein Teenager. Ah, ah, das war super, ja. Oh ja, stimmt, ja. Bisschen Foreshadowing von für Guardians of the Galaxy 3. Teenage Groot, ja, was für eine Nervensäge. Groot ist in der Pubertät. Ja. Er ist halt und ein Teenager. Zweites. Ja, ja, alles gut, aber trotzdem ist oh. Und zweites Stan Lee Cameo. Hey, ey, ihr könnt mich doch hier nicht einfach hier lassen. Hey, hey, oh Mann, warum passiert das immer mir? Sehr schön. Und du hast den Abspann, den von David Hasselhoff gesungenen Song. Ja, richtig, stimmt. Für mich bis heute einer der besten Marvel-Filme. Ich liebe die Story, ich finde die Story unglaublich gut. Die, wie gesagt, die Action ist absolut großartig, die Musik ist fantastisch in dem Film. Auch heute noch topnotch. Für mich ist das eine wirkliche 9 von 10. Ich liebe diesen Film. Abgöttisch. Da gehe ich definitiv mit. So ich liebe gut. den Film auch. Er kriegt so nur nicht gut. die 10 von 10, weil das mit Ego halt ein bisschen zu voraussehbar ist. Es ist sehr, ja, sehr, sehr voraussehbar. Aber dennoch, ich finde, der hat für mich eine 9 von 10 locker verdient. Ich was bei dir aus, Markus? Ich muss sagen, bei mir war er immer so eine solide 7 und der Rewatch hat es jetzt tatsächlich auf eine 8 bis 9, also 8,5 gehoben. Ja. Also der Rewatch hat dem sehr, sehr gut getan, dem Film. Er hat nichts verloren an seinem Charme. Im Gegenteil, jetzt, wenn du die Backgrounds von den anderen Charakteren noch ein bisschen besser kennst, da du alles weißt, wirkt es noch viel stimmiger. Ja, es war auch, für mich ist das sehr persönlich, wegen dem Vater und wegen dieser Vaterrolle, für mich ist das eine persönliche Sache, aber ich finde das halt, ich finde das super, ich finde das so gut geschrieben, Charaktere wurden weiter ausgebaut, Special Effects sind großartig, es ist einfach ein genialer Film, absolut, James Gunn, top notch, 100 pro. Habt ihr sonst noch was dazu zu sagen zu dem Film? Du hast eigentlich alles Wichtige gesagt. Richtig. Du hast alles schon rausgehauen. Okay, dann danke ich euch, dass ihr hier wart und mit mir über Guardians 2 geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuhören und freut euch aufs nächste Mal, wenn es heißt, wir reden mal wieder über Spider-Man. Ja, so. Haben wir so lange nicht gemacht. Und zwar über den ersten Tom Holland Spider-Man, Spider-Man Homecoming. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.